Als nun die Mauer gebaut war, setzte ich die Türen ein, und es wurden die Torhüter mit der Aufsicht betraut. Und ich beorderte zu Befehlshabern über Jerusalem meinen Bruder Hanani und Hanania, den Obersten der Burg, denn er war ein so zuverlässiger und gottesfürchtiger Mann, wie wenige. Und ich wies sie an, die Tore Jerusalems dürfen nicht eher geöffnet werden, als bis die Sonne heiß scheint. Und während die Wachtposten noch dastehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Und dann soll man Wachen aus den Einwohnern Jerusalems aufstellen, einen jeden auf seinem Posten und zwar einen jeden gegenüber seinem Hause. Es war aber die Stadt von großer Ausdehnung, jedoch nur wenig Volks in ihr, und manche Häuser waren nicht wieder aufgebaut. Da gab mir mein Gott in den Sinn, die Edlen und die Vorsteher und das Volk zur Anfertigung eines Geschlechtsverzeichnisses zu versammeln. Da fand ich das Geschlechtsbuch derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben, dies sind die Angehörigen der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, heraufzogen und nach Jerusalem und Juda, ein jeder in seine Stadt, heimkehrten, die mit Zerubabel, Jesua, Nehemia, Asaja, Ramja, Nahimani, Mardochai, Bilsan, Misperet, Bigewai, Neum und Bana kamen. Die Zahl der Männer des Volkes Israel betrug, die Nachkommen Pareus, 2172. Die Nachkommen Sephatjas, 372. Die Nachkommen Aras, 652. Die Nachkommen Pahat Moabs, nämlich die Nachkommen Jesuas und Joabs, 2818. Die Nachkommen Elams, 1254. Die Nachkommen Sattus, 845. Die Nachkommen Sakais, 760. Die Nachkommen Binui, 648. Die Nachkommen Bebais, 628. Die Nachkommen Asgats, 2322. Die Nachkommen Adonikams, 667. Die Nachkommen Bigewais, 2067. Die Nachkommen Adins, 655. Die Nachkommen Atas von Hiskia, 98. Die Nachkommen Hasums, 328. Die Nachkommen Bezais, 324. Die Nachkommen Harifs, 112. Die Leute von Gibeon, 95. Die Leute von Bethlehem und Netopha, 188. Die Leute von Anatot, 128. Die Männer von Beth-Asmaveth, 42. Die Männer von Kirjat Jerim, Kafira und Beroth, 743. Die Männer von Rama und Geba, 621. Die Männer von Michmas, 122. Die Männer von Betil und Egai, 123. Die Männer von Nebo, 52. Die Nachkommen des anderen Elam, 1254. Die Nachkommen Harims, 320. Die Leute von Jericho, 345. Die Leute von Lot, Hadid und Ono, 721. Die Leute von Sena, 3930. Die Priester, die Nachkommen Jedajas vom Hause Jesua, 973. Die Nachkommen Immers, 1052. Die Nachkommen Paschurs, 1247. Die Nachkommen Harims, 1017. Die Leviten, die Nachkommen Jesuas und Kadmils, von den Nachkommen Hodejas, 74. Die Sänger, die Nachkommen Asafs, 148. Die Torhüter, die Nachkommen Salums, die Nachkommen Atas, die Nachkommen Talmons, die Nachkommen Akubs, die Nachkommen Hatitas, die Nachkommen Sobais, 138. Die Tempeldiener, die Nachkommen Zihas, die Nachkommen Hasufas, die Nachkommen Tabbaots, die Nachkommen Keros, die Nachkommen Sias, die Nachkommen Padons, die Nachkommen Libanas, die Nachkommen Hagabas, die Nachkommen Salmais, die Nachkommen Hanans, die Nachkommen Giddels, die Nachkommen Gahas, die Nachkommen Reajas, die Nachkommen Rezins, die Nachkommen Nikodas, die Nachkommen Gassams, die Nachkommen Usas, die Nachkommen Paseas, die Nachkommen Beseis, die Nachkommen der Moiniter, die Nachkommen der Nephisiter, die Nachkommen Bakbuks, die Nachkommen Kaufas, die Nachkommen Hahors, die Nachkommen Basilis, die Nachkommen Mehidas, die Nachkommen Hasas, die Nachkommen Bakos, die Nachkommen Siseras, die Nachkommen Themas, die Nachkommen Nezias, die Nachkommen Hatifas, die Nachkommen der Sklaven Salomos, die Nachkommen Sotais, die Nachkommen Soferets, die Nachkommen Peridas, die Nachkommen Jalas, die Nachkommen Dakons, die Nachkommen Giddels, die Nachkommen Sephatias, die Nachkommen Hatils, die Nachkommen des Pocheret Hatzebaim, die Nachkommen Amons, sämtliche Tempeldiener und Nachkommen der Sklaven Salomos, 392. Und diese sind es, die aus Telmela, Telhasa, Cherub, Adon und Immer heraufzogen, ohne dass sie ihre Familie und ihre Abstammung angeben konnten, ob sie aus Israel stammten, die Nachkommen Delayas, die Nachkommen Tobias, die Nachkommen Nikodas, 642. Und von den Priestern, die Nachkommen Habayas, die Nachkommen Hakos, die Nachkommen Basile, der eine von den Töchtern des Gileadeiters Basilei geheiratet hatte und nach ihrem Namen genannt wurde. Diese suchten ihre Geschlechtsverzeichnisse, aber sie waren nicht zu finden, daher wurden sie vom Priestertum ausgeschlossen. Und der Statthalter verbot ihnen, vom Hochheiligen zu essen, bis wieder ein Priester für die Handhabung der Urim und Tummim erstehen würde. Die ganze Gemeinde betrug zusammen 42.360, umgerechnet ihre Sklaven und Sklavinnen, deren gab es 7.337 und dazu kamen 245 Sänger und Sängerinnen. Rosse hatten sie 736, Maultiere 245, Kamele 435, Esel 6720. Und ein Teil der Familienhäupter spendete zum Tempeldienst. Der Statthalter spendete für den Schatz an Gold 1000 Drachmen, 50 Sprengschalen, 30 Priesterröcke. Und einige von den Familienhäuptern spendeten zum Schatze für den Tempeldienst an Gold 20.000 Drachmen und an Silber 2.200 Minen. Und was das übrige Volk spendete, betrug an Gold 20.000 Drachmen und an Silber 2.000 Minen und 67 Priesterröcke. Und so wohnten die Priester und die Leviten und die Torhüter und die Sänger und ein Teil des Volks und die Tempeldiener und sämtliche Israeliten in ihren Städten.